Abschnitt 2 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria zur Mühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript. Erster Teil. Der Bruch. Es war zu jener Zeit, da in unserem Lande der gewaltige Zusammenbruch seinen Anfang nahm. Jener Zusammenbruch, der noch heute weitergeht, und der sich meiner Ansicht nach dem unvermeidlichen, drohenden Ende nähert. Die ersten blutigen Tage erschütterten dermaßen das gesellschaftliche Bewusstsein, dass alle den raschen und leuchtenden Ausgang des Kampfes erwarteten. Es schien, als wäre das Ärgste bereits geschehen, als könne es gar nichts Ärgeres mehr geben. Niemand vermochte sich vorzustellen, wie unerbittlich starr die knorrige Gespensterhand sei, die alles Lebendige erdrosselt hat und auch noch heute in ihrer verkrampften Umarmung festhält. Die Erregung des Kampfes durchströmte die Massen. Die Seelen der Menschen eilten unbändig der Zukunft entgegen. Die Gegenwart verschwamm in einem rosigen Nebel. Die Vergangenheit entschwand irgendwo in weiten Fernen, wurde aus den Augen verloren. Alle menschlichen Verhältnisse waren unsicher und verschwommen, wie noch nie zuvor. In jenen Tagen ereignete sich all das, was mein Leben verwandelte und mich aus der Sturzflut des proletarischen Kampfes fortriss. Trotz meiner 27 Jahre war ich in der Arbeiterpartei einer der Alten. Es wurden mir 6 Jahre der Arbeit angerechnet, unterbrochen durch 1 Jahr Gefängnis. Früher als manch anderer fühlte ich das Nahen des Sturmes und ging ihm auch gelassener entgegen. Es war nötig, weit mehr als bisher zu arbeiten, dennoch gab ich meine Studien nicht auf. Besonders interessiert mich die Fragen der Struktur der Materie. Doch war dies nicht nur platonisch, sondern ich schrieb auch für wissenschaftliche Zeitschriften, verdiente auf diese Art mein Brot. Zu jener Zeit liebte ich, oder glaubte zumindest zu lieben. In der Partei war ihr Name Anna Nikolajewna. Sie gehörte der anderen, der gemäßigteren Richtung unserer Partei an. Ich erklärte mir dies aus der Weichheit ihres Charakters sowie aus der allgemeinen Verworrenheit der politischen Verhältnisse unseres Landes. Obgleich sie älter war als ich, hielt ich sie dennoch nicht für einen völlig geklärten Charakter. Doch irrte ich. Bald nachdem wir einander näher gekommen waren, zeigte sich die Verschiedenheit unserer Charaktere auf schmerzlichste Art. Allmählich bildeten sich die tiefsten gedanklichen Widersprüche aus, die sich sowohl auf unsere Stellung zur revolutionären Arbeit als auch auf unser persönliches Verhältnis bezogen. Sie war unter der Fahne der Pflicht und des Opfers zur Revolution gekommen, ich unter der Fahne des eigenen freien Verlangens. Sie hatte sich der großen proletarischen Bewegung als Moralistin angeschlossen, suchte darin die Befriedigung höherer Sittlichkeit. Ich hingegen gehörte der Bewegung als Amoralist an, als Mensch, der das Leben liebt, dessen höchste Blüte ersehnt und sich jener Bewegung zuwendet, die den zur Entwicklung und Blüte führenden Weg der Geschichte verkörpert. Für Anna Nikolajewna war die proletarische Ethik heilig in sich selbst. Ich jedoch betrachtete diese als nützliche Anpassung, die im Klassenkampf wohl unerlässlich sei, aber vergänglich wie der Kampf selbst und bloß aus der Lebensordnung geboren. Anna Nikolajewna erwartete von der sozialistischen Gesellschaft ausschließlich eine Umwandlung und Erneuerung der proletarischen Klassenmoral, während ich behauptete, dass das Proletariat schon heute die Vernichtung jeglicher Moral anstrebe und dass das sozialistische Gefühl, in dem es die Menschen zu Kameraden der Arbeit, der Freude und des Leids mache, nur dann völlig ungehemmt herrschen könne, wenn es den Fetischmantel der Sittlichkeit von sich werfe. Aus dieser Meinungsverschiedenheit entstanden gar häufig Widersprüche über die Wertung politischer und sozialistischer Faktoren. Widersprüche, die zu schlichten unmöglich war. Noch weit schärfer zeigte sich unsere Meinungsverschiedenheit, wenn es sich um unser persönliches Verhältnis handelte. Sie fand, dass die Liebe zur Nachgiebigkeit, zum Opfer, vor allem aber zur Treue verpflichte, solange der Bund bestehe. Ich dachte gar nicht daran, eine neue Verbindung einzugehen, doch vermochte ich die Treue als Pflicht nicht anzuerkennen. Ja, ich behauptete sogar, dass die Polygamie höher stehe als die Monogamie, weil sie dem Menschen ein reicheres persönliches Leben und den Nachkommen mehr Vielartigkeit zu geben vermag. Meiner Ansicht nach ist die sogenannte Unmöglichkeit der Polygamie nur von den Widersprüchen der bürgerlichen Ordnung geschaffen, gehört zu den Privilegien der Ausbeuter und Parasiten, zu deren schmutzigen, sich zersetzenden Psychologie. Auch hierin muss die Zukunft eine gewaltige Wandlung bringen. Diese Auffassung erschütterte Anna Nikolajewna aufs Tiefste. Sie sah darin einen Versuch, in der Form der Idee die groben, sinnlichen Beziehungen zum Leben zu rechtfertigen. Trotz allem sah ich, ahnte ich nicht die Unvermeidlichkeit eines Bruches. Da drang in unser Leben ein von außen kommender Einfluss, der die Entscheidung beschleunigte. Um diese Zeit kam in die Hauptstadt ein junger Mann, der den in unseren Kreisen ungewöhnlichen Decknamen Manny trug. Er brachte aus dem Süden Berichte und Aufträge mit, die klar erkennen ließen, dass er das völlige Vertrauen der Genossen besitze. Nachdem er seine Aufgabe erfüllt hatte, beschloss er, noch einige Zeit in der Hauptstadt zu verweilen und suchte uns häufig auf. Es schien ihm viel daran gelegen, meine Freundschaft zu erwerben. Er war in vielem ein origineller Mensch. Schon sein Äußeres war ungewöhnlich. Seine Augen wurden derart von dunklen Brillen verdeckt, dass ich nicht einmal ihre Farbe kannte. Sein Kopf war unproportioniert groß. Seine Gesichtszüge waren schön, doch seltsam unbeweglich und leblos. Sie harmonisierten nicht im geringsten mit der weichen, ausdrucksvollen Stimme und der schlanken, jünglinghaft biegsamen Gestalt. Er sprach frei und fließend und was er sagte, war stets gehaltvoll. Seine Bildung war äußerst einseitig. Dem Beruf nach schien er Ingenieur zu sein. Im Gespräch hatte Manny die Gepflogenheit, einzelne praktische Fragen auf allgemeine Grundideen zurückzuführen. Befand er sich bei uns, so geschah es stets, dass die zwischen meiner Frau und mir bestehenden Charakter- und Meinungsverschiedenheiten irgendwie in den Vordergrund gelangten, und zwar derart deutlich und scharf, dass wir voller Qual die Aussichtslosigkeit des Ganzen erkannten. Mannys Weltanschauung glich der meinen. Er verlieh ihr der Form nach voller Vorsicht und Zartheit, dem Inhalt nach jedoch voller Schärfe und Tiefgründigkeit Ausdruck. Er verstand es, unsere verschiedenartigen politischen Ansichten derart geschickt mit der Verschiedenartigkeit unserer Weltanschauung zu verknüpfen, dass dieser Unterschied als psychologische Notwendigkeit erschien, ja schier als logische Schlussfolgerung. Jegliche Hoffnung der gegenseitigen Annäherung entschwand, der Möglichkeit, über die Meinungsverschiedenheiten hinweg zu irgendetwas Gemeinsamen zu gelangen. Anna Nikolajewna empfand für Manny eine Art mit lebhaftem Interesse gemischten Hass. In mir erweckte er große Achtung und ein unklares Misstrauen. Ich fühlte, dass er ein Ziel verfolgte, wusste jedoch nicht, welches. An einem Januartag, es war bereits gegen Ende Januar, wurde den Parteiführern beider Richtungen der Plan einer Massendemonstration unterbreitet. Einer Demonstration, die aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem bewaffneten Zusammenstoß führen würde. Am Vorabend der Demonstration erschien Manny bei uns und warf die Frage auf, ob Anna Nikolajewna entschlossen wäre, falls die Demonstration stattfände, selbst die Parteiangehörigen anzuführen. Es entstand ein Streit, der bald einen erbitterten Charakter annahm. Anna Nikolajewna vertrat die Ansicht, dass ein jeder, der für die Demonstration gestimmt habe, moralisch verpflichtet sei, in den ersten Reihen mitzugehen. Ich hingegen behauptete, dies wäre keineswegs verpflichtend. Es müssten nur jene mitgehen, die unentbehrlich oder von wirklichem Nutzen seien. Ich dachte dabei an mich selbst, als einen in derartigen Dingen erfahrenen Menschen. Manny ging noch weiter und erklärte, angesichts des unvermeidlichen Zusammenstoßes mit der bewaffneten Macht dürften nur redegewandte Agitatoren und Kampforganisatoren mitgehen. Die politischen Führer hingegen hätten bei der Demonstration nichts zu suchen. Schwächlinge und nervöse Leute könnten sogar gefährlich werden. Anna Nikolajewna war über dieses Urteil gekränkt. Es schien ihr, als sei es gegen sie gerichtet. Sie brach das Gespräch ab und zog sich in ihr Zimmer zurück. Auch Manny entfernte sich bald darauf. Am folgenden Tage stand ich früh morgens auf und verließ das Haus, ohne Anna Nikolajewna gesehen zu haben. Es wurde Abend, ehe ich heimkehrte. Die Demonstration war von unserem Komitee abgelehnt worden. Und soweit mir bekannt war, hatten auch die Führer der anderen Richtungen den gleichen Beschluss gefasst. Ich war mit dieser Lösung äußerst zufrieden, denn ich wusste genau, wie wenig wir auf einen Konflikt mit Waffen vorbereitet waren, und hielt ein derartiges Vorgehen für eine nutzlose Kraftvergeudung. Auch glaubte ich, der Entschluss werde Anna Nikolajewnas Erregung über das gestrige Gespräch ein wenig beschwichtigen. Daheim fand ich auf Anna Nikolajewnas Tisch folgenden Brief: Ich gehe fort. Je mehr ich mich selbst und Sie begreife, desto klarer wird mir, dass wir verschiedene Wege gehen und dass wir uns beide geirrt haben. Es ist besser, wenn wir einander nicht mehr begegnen. Verzeihen Sie mir. Lange durchwanderte ich die Straßen, erschöpft mit dem Gefühl der Leere im Kopf und der Kälte im Herzen. Als ich heimkehrte, fand ich einen unerwarteten Gast vor. Am Tisch saß Manny und schrieb einen Brief. Ende von Abschnitt 2.